Joy. Residence in the Mix mit Martin Lu. Alle DJ-Sets bekommt ihr jederzeit in der Enjoy-App. Noch mehr DJ-Sets. Die Enjoy Residence. In the mix. Jetzt mit Martin Lu. Thank you. Martin Lou in the Mix. Euer Party-Warm-Up mit den Enjoy Residents. Im Radio und jederzeit in der Enjoy-App. Martin Lu in the Mix. Ihr wollt noch mehr Enjoy Residence? Kein Ding. Alle DJ-Sets unserer Residence bekommt ihr in der Enjoy App. jederzeit in der Enjoy App. Die Enjoy Residence, Martin Lu in the Mix. She wanna be next. Come on, tell it on her body, yeah. the butt bills and non use. I don't know how you say it, but let him hear it. Noch mehr DJ-Sets. Die Enjoy Residence. In the mix. Jetzt mit Martin Lu. Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 22 Uhr mit